Die Verdrängung half den Besiegten, ihr Land wieder aufzubauen. Um es überhaupt zu dürfen, diktierten ihnen die Siegermächte jedoch ein Nie wieder. Die BRD und später die DDR hatten demnach nur dann eine Existenzberechtigung, wenn es ihnen gelang, jeglichen Faschismus auszuschließen. So entwickelten sich parallel zwei widersprüchliche Erzählungen. Wir wussten von nichts und nie wieder. Letztere ging als Staatsraison in die politisch-moralische Grundeinstellung der Bundesrepublik ein. Erstere hielt sich hartnäckig, auch als die 68er eine erste Welle öffentlicher wie juristischer Aufklärung erzwangen. Willy Brandts Kniefall vor dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos im Jahr 1970 als Geste der Reue befand die Hälfte der Westdeutschen für übertrieben. Erst als Holocaust 1979 zum Straßenfeger in der BRD avancierte und Millionen Deutsche auf dem Bildschirm erzählt bekamen, was in ihrem Land vorgegangen war, kam das Grauen zur Sprache. Schon bald darauf wurden allerdings auch Stimmen laut, die ein Ende der Auseinandersetzung mit der unseligen Geschichte forderten. Die immense Kraft der Verdrängung einerseits und das tiefe Schuldgefühl andererseits brachten in der Bundesrepublik also eine zwitterhafte Tiefengeschichte hervor, die da lautete: Es darf nie wieder passieren, wovon wir alle nichts wussten. Eine Widersprüchlichkeit als Start in eine neue Ära. So kann keine Gesellschaft von sich selbst erzählen. Zumal es 1949 mit der deutschen Teilung zu einer weiteren Fragmentierung gekommen war. Fortan versuchte der sozialistische Bruderstaat DDR einerseits ebenso heftig wie die BRD, die faschistische Vergangenheit zu negieren, andererseits mit der Ausrichtung gen Moskau eine Selbsterzählung von sozialer Gerechtigkeit zu pflegen. Während im Westen das Wirtschaftswunder ein neues Narrativ lieferte, implizit nationalistisch geprägt, da zeitgleich in vielen europäischen Ländern vergleichbare Konjunkturen entstanden, nur eben die Deutschen sich besonders dafür lobten, pochten die Deutschen im Osten auf den Erfolg des Sozialismus. Mit der deutschen Einheit 1989, die erst durch den schrittweisen Zusammenbruch der Sowjetunion und die Niederlage des Kommunismus im Kampf der Systeme überhaupt möglich wurde, erledigte sich die narrative Konkurrenz. Der Osten sollte auf die westliche Erzählung einschwenken, ein Ansinnen, das man nur mit mäßigem Erfolg realisieren konnte. Bis heute wird der ostdeutsche Wunsch nach einer eigenen, intakten Erzählung stets aufs Neue laut, sei es in Umfragen, in denen die Anerkennung von Lebensleistung gefordert wird, sei es in extremem Wahlverhalten oder in großem Misstrauen gegenüber dem als westdeutsch wahrgenommenen Staat und seinen Institutionen. Deutschland scheint bis heute auf der Suche nach einer tiefen Geschichte zu bleiben.